Phänomenales. Ein Schreiber sein. Schneider braucht es, an seinem PC diese eigenen Werke aufzubereiten. Das tut ihm in der Regel gut. Es hat dieses Wirken auch einen gewissen Sinn zur Einrichtung seiner Dinge für die nahe Zukunft schon erhalten. Ursprünglich hat er zwei voneinander verschiedene Ideen dabei umzusetzen versucht, als er das erste Wiki bearbeitet hat. Er hat zuerst ein Buch für alles schreiben wollen. Das hat ihm viel bedeutet, da er sich Klarheit über sein Dasein verschaffen hat wollen. Später hat er diese Aufgabe etwas erweitert. Darin hat jetzt zudem eine Anleitung für ihn selbst enthalten sein sollen, welche besagt, wie er sein Dasein führen möchte. Beides hat er in den letzten 12 Jahren zu erstellen versucht. Manches davon hat er bereits umzusetzen gewusst. So ist unterdessen sein Baukasten entstanden. Schneider ist den Weg eines Schreibers fortwährend weitergegangen. Dabei hat diese Verrichtung einer Arbeit bei ihm selbst dafür gesorgt, dass er es sich mehr und mehr vorstellen kann, auch weiterhin in dieser Art tätig zu sein. Schneider hat inzwischen nahezu sein gesamtes bisheriges Werk literarisch aufbereitet. Als einen Schreiber sieht er sich selbst an, weil er so umfassend auf diese Weise tätig ist. Er beschreibt mit seinen Werken diesen eigenen kleinen Kosmos von sich, wie er diesen bedenken und auffassen kann. Dieser Lebenskreis bedeutet ihm etwas, was er sprachlich für sie wiederzugeben lernen möchte. Manche eigene Kenntnis dazu bereitet er in seinen Textwerken auf und hofft dabei auf eine findige Leserschaft, welche das bald durchdenken möchte, was er da in seiner eigenen Weise beschrieben hat.